Hi, my wonderful friend. Hallo, meine wunderbaren Freunde. There is a scripture I've come to really like. Es gibt eine Schriftstelle, die ich wirklich liebe. Look at Romans chapter 1, verse 1. Schau in Römer 1, Vers 1. Here the Bible says. Die Bibel sagt. That Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. You know, in the original Greek language of the New Testament, there are different words for servant or for slave. In der ursprünglichen griechischen Sprache des Neuen Testaments gibt es verschiedene Worte für Diener oder Sklaven. And Paul chooses to use a very, very specific word when he calls himself a bondservant of Jesus Christ. Und Paulus wählt ein ganz spezifisches Wort zu benutzen, wenn er sich als Knecht Christi Jesu bezeichnet. Do you know, unless you can learn this secret to be the slave of Christ means true freedom. Wenn wir dieses Geheimnis nicht verstehen, dass ein Sklave Jesu Christi zu sein wahre Freiheit bedeutet, you will be the slaves of circumstances, of people, of finances, of opinion of others. Werden wir Sklaven von Umständen, Menschen, Finanzen und von Meinungen anderer sein. So, look what in the Strong's dictionary of the Greek New Testament what the word bond servant means. Schau, was Knecht Christi im Strong's Dictionary des griechischen Neuen Testamentes bedeutet. One who gives himself up to another's will. Eine, der sich selbst aufgibt zum Willen eines anderen. Isn't that crazy? Ist das nicht verrückt? So here is what Paul is saying. Paulus sagt Folgendes. Before I am the apostle, I am the one who gave himself up for Jesus Christ. Bevor ich Apostel bin, bin ich derjenige, der sich selbst für Jesus Christus aufgab. You know, once we understand that this is all to do with decision and attitude. Wenn wir verstehen, dass das alles mit Entscheidung und Haltung zu tun hat. What are we gonna do? Was machen wir dann? We will make ourselves voluntarily slaves of Jesus Christ. Dann machen wir uns selber freiwillig zu Sklaven von Jesus Christus. We will come to the place where we will constantly live a life of complete surrender to him. Wir werden dahin kommen, dass wir konstant ein komplett an ihn hingegebenes Leben leben. Isn't it funny how many self-acclaimed apostles there are around all over the world? Ist es nicht komisch, wie viele selbsternannte Apostel es auf der ganzen Welt gibt? They want to be apostles, but they don't want to be bondservants or slaves of Jesus Christ. Sie wollen Apostel sein, aber nicht gebundene Diener oder Sklaven Jesu Christi. Look at this beautiful scripture in Philippians chapter 2, verse 2. Schau diese wunderbare Schriftstelle in Philipper 2, Vers 2. It says, fulfill my joy and be like-minded, having the same love, being in one accord and of one mind. So erfüllt meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einhellig seid. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. Nichts tut durch Zank oder eitel Ehre. But in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Sondern durch Demut achte einer den anderen höher denn sich selbst. Look, Paul says, let nothing be done through selfish ambition. Paulus sagt, dass nichts aus egoistischem Eigennutz gemacht werden soll. Once you've made Jesus the true owner of your life, there are no more selfish ambitions. Wenn du Jesus zum wahren Herrn deines Lebens gemacht hast, gibt es keine eigennützigen Ambitionen mehr. And Paul understood this. Therefore he says, listen guys, please fulfill my joy and stop being selfish. Paulus hat das verstanden. Deshalb sagt er, bitte Leute, erfüllt meine Freude und hört auf, egoistisch zu sein. This is something that you have to catch in your heart, what I'm going to tell you now. Was ich dir jetzt sage, musst du in deinem Herzen ergreifen. Look, religion has told us this. Religion hat uns Folgendes gesagt. God is a mean and a terrible tyrant and you have to give up everything for him. Gott ist ein gemeiner und schrecklicher Tyrann und du musst für ihn alles aufgeben. If you don't do what he wants you to do, you will get in trouble because you will get angry. Wenn du nicht machst, was er will, dann wirst du Schwierigkeiten bekommen, weil er zornig wird. A million times no. Millionen mal nein. God is not a terrible tyrant who insists that you give everything up for him. Gott ist kein schrecklicher Tyrann, der darauf besteht, dass du alles für ihn aufgibst. God is a God who is perfect unconditional love. Gott ist ein Gott, der perfekte, bedingungslose Liebe ist. And he never forces you to surrender to him and make him Lord. Er zwingt dich nie, dich ihm hinzugeben und ihn zu deinem Herrn zu machen. But he invites you to so surrender to him. Aber er lädt dich ein, dich ihm so hinzugeben. That as you don't live for yourself anymore, but for him who died. Dass, wenn du nicht mehr für dich selbst lebst, sondern für ihn, der für dich gestorben ist. Now you join into a partnership with the creator of the universe. Du jetzt eine Partnerschaft mit dem Schöpfer des Universums eingehst. So instead of this mean God who demands that you surrender to him. Also statt diesem gemeinen Gott, der verlangt, dass du dich ihm hingibst. We have this loving, caring God who knows that selfishness will destroy you. Haben wir diesen liebenden, fürsorglichen Gott, der weiß, dass Selbstsucht dich zerstören wird. So he now invites you to a beautiful journey of self-surrender. Also lädt er dich jetzt auf eine wunderbare Reise der persönlichen Hingabe ein. You know, you have to understand the finished record of the cross. Du musst das vollbrachte Werk am Kreuz verstehen. And that Jesus never purchased you for himself out of selfish, egocentric reason. Und dass Jesus dich nicht für sich selbst aus selbstsüchtigen, egozentrischen Gründen erkauft hat. But he knows that united with him in self-surrender, you will be the most fulfilled and happy person that exists. Aber er weiß, dass vereint mit ihm und ihm hingegeben, du die erfüllteste und glücklichste Person sein wirst, die es gibt. You know, once we understand this, wenn wir das einmal verstanden haben, surrender to the Lordship of Christ is not going to be something that we feel obligated to, but that we will decide. Ist Hingabe an die Herrschaft Jesu Christi nicht etwas, wofür wir uns verpflichtet fühlen, sondern etwas, was wir uns ersehen. I was ministering one day about complete self-surrender. Ich habe einmal über komplette persönliche Hingabe gepredigt. And at the time of response, a lady in her 70s. Und in der Zeit der Antworten zum Schluss war da eine Frau in ihren 70ern. She was on the floor just wrestling this thing through with God. Sie war am Boden und kämpfte gerade diese Sache mit Gott durch. And when she came to the place of surrender, und als sie an den Punkt der Hingabe kam, she got up and she looked for me and she hugged me and she shouted, I'm free, now I'm truly free. Stand sie auf, suchte mich, umarmte mich und schrie, ich bin frei, jetzt bin ich wirklich frei. But this has been a woman who's been in Christian leadership for decades. Und das war eine Frau, die seit Jahrzehnten in christlicher Leiterschaft gewesen ist. She found the true freedom. Sie hatte die wahre Freiheit gefunden. I'll see you tomorrow. Ich sehe dich morgen. How lovely. Okie dokie.